NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Stadt aus Glas. Der erste Teil der New York-Trilogie des US-amerikanischen Autors Paul Auster beginnt wie eine klassische Kriminalgeschichte. Ein Mann ruft einen Privatdetektiv an, weil er sich bedroht fühlt und Schutz vor seinem potenziellen Mörder sucht. Nur der Privatdetektiv, den der Anrufer zu sprechen wünscht, heißt Paul Auster. Und der Anrufer muss sich zudem in der Nummer geirrt haben, denn der Angerufene ist mitnichten Privatdetektiv, sondern ein Kriminalschriftsteller namens Daniel Quinn. Irgendetwas, sicher auch die Neugier, treibt diesen dazu, sich schließlich als Paul Auster auszugeben und sich des Falles anzunehmen, womit er in eine höchst verwirrende Geschichte hineingezogen wird. Alfred Behrens hat den Roman mit einem prominenten Schauspielerensemble als Hörspiel realisiert. Stadt aus Glas von Paul Auster. Übersetzung aus dem Amerikanischen. Hörspielbearbeitung und Regie Alfred Behrens. Teil 1. My first novel was inspired by a wrong number. I was alone in my apartment in Brooklyn one afternoon, sitting at my desk and trying to work when the telephone rang. If I am not mistaken, it was the spring of 1980, not many days after I found the dime outside Shea Stadium. I picked up the receiver, and the man on the other end asked if he was talking to the Pinkerton agency. I told him no, he had dialed the wrong number and hung up. Then I went back to work and promptly forgot about the call. The next afternoon, the telephone rang again. It turned out to be the same person asking the same question I had been asked the day before. Is this the Pinkerton agency? Again, I said no, and again, I hung up. This time, however, I started thinking about what would have happened if I had said yes. What if I had pretended to be a detective from the Pinkerton agency, I wondered. What if I had actually taken on the case? Es war mitten in der Nacht. Die Stimme am anderen Ende fragte nach einem Fremden. Später, als er in der Lage war, über alles nachzudenken, kam Quinn zu dem Schluss, die einzige Wirklichkeit ist die Wirklichkeit des Zufalls. Quinns Vorleben angeht, so müssen wir uns mit ihm nicht lange aufhalten. Wir wissen, dass er 35 Jahre alt ist. Wir wissen, dass er früher verheiratet war, dass er Vater war. Seine Frau und sein Sohn sind beide tot. Wir wissen auch, dass Quinn Bücher schreibt, Kriminalromane unter dem Namen William Wilson. Im Sommer ist Quinn auf Baseball abonniert, im Fernsehen, im Winter auf die Oper. Sein größtes Vergnügen aber ist das Laufen, genauer das Gehen. Jeden Tag, ganz egal was für Wetter, verlässt er sein Apartment und geht durch die Stadt. Quinn geht nicht irgendwo hin, er geht einfach nur, wohin immer seine Füße ihn tragen. New York ist ein unerschöpflicher Raum, ein Labyrinth endloser Schritte. Wie weit ich auch laufe, wie gut ich mich auch auskenne, ich werde nie das Gefühl los, mich verlaufen zu haben. Verloren zu sein, nicht nur in der Stadt, auch in mir selbst. Es ist, als würde ich im Laufen hinter mir zurückbleiben. Als würde mein Ich aufgehen in den Geräuschen der Straße. Reduziert werden auf das, was es sieht und hört. Es ist, als würde es aufhören, in mir zu denken. Das versetzt mich jedes Mal in eine große Ruhe, eine tiefe, friedliche Leere. Es kommt dann nur darauf an, weiterzulaufen, der Drift meines Körpers zu folgen. Früher war Quinn ehrgeiziger gewesen. Als junger Mann hatte er mehrere Gedichtbände veröffentlicht, Theaterstücke und Essays geschrieben. Ganz abrupt hatte er mit all dem aufgehört. Ein Teil von mir ist gestorben, sagte er zu seinen Freunden. Damals nahm er meinen Namen an, William Wilson. Er fing an, Kriminalromane zu schreiben unter meinem Namen, weil Schreiben das Einzige war, was er konnte. Es war Nacht. Quinn lag im Bett und rauchte eine Zigarette. Er hörte dem Regen zu, der gegen die Fenster schlug. Vor 2 Wochen war Quinn mit seinem letzten William Wilson-Krimi fertig geworden. Sein Ich-Erzähler und Privatdetektiv Max Work hatte ein paar komplizierte Fälle zu lösen gehabt, war mehrfach zusammengeschlagen worden und einige Male nur um Haaresbreite entkommen. Quinn fühlte sich ein wenig erschöpft von diesen Anstrengungen. Work war ihm über die Jahre sehr ans Herz gewachsen. William Wilson war für Quinn immer eine abstrakte Figur geblieben. Work dagegen war ihm sehr lebendig geworden. In der Identitätstriade Quinn fungierte Wilson als eine Art Bauchredner. Quinn war die Spielpuppe und Work die lebendige Stimme, die dem ganzen Unternehmen Sinn und Zweck verlieh. Work war Quinns innerer Bruder geworden, sein Kamerad in Einsamkeit. Ja? Hallo? Wer ist da? Hallo? Ja, ich höre. Wer spricht da? Spreche ich mit Paul Auster? Ich möchte gern Mr. Paul Auster sprechen. Es gibt hier niemanden mit dem Namen Paul Auster. Paul Auster von der Auster Detective Agency. Tut mir leid, Sie müssen sich verwählt haben. Es handelt sich um eine außerordentlich wichtige Angelegenheit. Es gäbe nichts, was ich für Sie tun könnte. Es gibt hier keinen Paul Auster. Sie verstehen nicht. Die Zeit läuft aus. Ja, da müssen Sie noch mal wählen. Dies ist kein Detektivbüro. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ja, es wird jetzt gebraucht, ohne Verzögerung. Was wird gebraucht? Zu sprechen, sprechen, genau jetzt, ja. Ja, und wen möchten Sie bitte sprechen? Immer den gleichen Mann, Auster, den, der sich Paul Auster nennt. Am Apparat. Endlich habe ich Sie gefunden. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche Hilfe. Da ist große Gefahr. Sie sagen, Sie sind der Beste für diese Sachen. Kommt drauf an, was Sie für Sachen meinen. Ich meine Tod und Mord. Das ist nicht direkt meine Strecke. Ich laufe nicht rum und lege Leute um. Nein, ich meine das Gegenteil. Jemand will Sie umbringen? Ja, mich töten. Das ist richtig. Ich soll ermordet werden. Ich soll Sie beschützen? Mich beschützen, ja. Und den Mann finden. Sie wissen nicht, wer es ist. Ich weiß, ja, selbstverständlich weiß ich das, aber ich weiß nicht, wo er ist. Können Sie mir ein bisschen mehr erzählen? Nicht, jetzt nicht am Telefon, da ist große Gefahr, Sie müssen herkommen. Wäre morgen, okay? Gut, morgen, früh, am Morgen. 10 Uhr? Gut, 10 Uhr, 27 East, 69th Street. Vergessen Sie das bitte nicht, Mr. Auster, Sie müssen herkommen. Keine Sorge, ich werde da sein, Punkt 10 Uhr. Am nächsten Morgen wachte Quinn eher auf als in den Wochen zuvor. Er frühstückte und las im Sportteil die Baseballergebnisse. Die Mets hatten wieder verloren, 2-1, durch einen Fehler im 9. Spielabschnitt. Es kam Quinn nicht in den Sinn, dass er eine Verabredung haben könnte. Es war nicht sein Termin. Es war die Verabredung von Paul Auster, wer immer das sein mochte. Wie auch immer. Als die Zeit voranschritt, konnte Quinn sich zusehen bei der Imitation eines Mannes, der seine Vorbereitungen trifft, um das Haus zu verlassen. Es sieht so aus, als würde ich ausgehen. Falls das wirklich der Fall sein sollte, wo gehe ich eigentlich hin? Eine Stunde später, er stieg gerade aus dem Viererbus an der Ecke 70. Straße, Fifth Avenue. Eine Stunde später konnte er sich die Frage immer noch nicht beantworten. Es sieht so aus, als wäre ich angekommen. Wenn all dies wirklich geschieht, dann muss ich meine Augen offen halten. Die Tür wurde von einer Frau geöffnet. Damit hatte Quinn nicht gerechnet. Mr. Auster? Paul Auster. Ich bin Virginia Stillman, Peters Frau. Er wartet schon seit 8 Uhr auf Ihr Kommen. Wir waren für 10 Uhr verabredet. Er ist ganz außer sich. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Die Frau war 30, vielleicht 35 Jahre alt und auf eine eher unbestimmte Art verführerisch. Sie trug ein schwarzes Kleid und rote Lippen. Virginia Stillman bat Quinn herein. Als er das Apartment betrat, hatte er das Gefühl, gelöscht zu werden. Eine große Leere breitete sich in ihm aus. Er fand sie auf einem Sofa wieder, im Wohnzimmer, allein. Dem Licht nach zu urteilen, schien es bereits Mittag zu sein. Er roch immer noch das Parfum von Virginia Stillman und fand sich plötzlich damit beschäftigt, Überlegungen anzustellen, wie sie wohl nackt aussehen mochte. Quinn steckte sich eine Zigarette an und blies den Rauch in die Luft. Guten Tag, keine Fragen bitte, ja? Nein? Danke, ich bin Peter Stillman. Ich sage das aus meinem eigenen freien Willen, ja. Ich verstehe. Das ist nicht mein richtiger Name, nein. Sie sitzen da und denken, wer ist diese Person, die da zu mir spricht? Ich werde es Ihnen sagen, oder ich werde es Ihnen nicht sagen, ja und nein. Mein Verstand ist nicht ganz das, was er sein sollte, aber ich will es versuchen, ja und nein. Mein Name ist Peter Stillman. Sie werden vielleicht von mir gehört haben, vielleicht auch nicht. Wir haben gestern miteinander telefoniert. Ja, an meinen richtigen Namen kann ich mich nicht erinnern. Man nennt es Sprechen. Ich glaube, das war der Ausdruck. Wörter kommen heraus, fliegen in der Luft, leben einen Moment und sterben. Seltsam, nicht wahr? Vor langer Zeit gab es Mutter und Vater. Ich kann mich nicht daran erinnern. Sie sagen, Mutter starb. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Entschuldigen Sie, aber das ist es, was Sie sagen. Keine Mutter, also. Ja, das war dies. Dunkel. Sehr dunkel. So dunkel wie... Sehr dunkel. Sie sagen, das war das Zimmer. Als ob ich darüber sprechen könnte. Ich meine, die Dunkelheit. Danke, dunkel, dunkel. 9 Jahre lang sagen Sie noch nicht mal ein Fenster. Armer Peter Stillman und das Klatsch, Klatsch, Klatsch, Kaka, Kaka und Pipi, Pipi. Er aß mit seinen Händen. Ich meine Peter. Und wenn ich Peter bin, umso besser. Vergeben Sie mir, Mr. Auster. Kein Problem. Ja. Ich sehe, dass ich Sie traurig mache. Keine Fragen, bitte. Mein Name ist Peter Stillman. Das ist nicht mein richtiger Name. Mein richtiger Name ist Mr. Sad. Wie heißen Sie, Mr. Auster? Vielleicht sind Sie Mr. Traurig. Und ich bin niemand. Sie sagen, jemand hätte mich gefunden. Lange trug ich eine dunkle Brille. Ich war 12, ich lebte in einem Krankenhaus. Nach und nach brachten sie mir bei, Peter Stillman zu sein. Peter war ein guter Junge, aber es war schwer, ihm Wörter beizubringen. Sein Mund hat nicht richtig funktioniert. Und natürlich war er auch nicht ganz da im Kopf. 13 Jahre, sage ich. Aber was Sie mir sagen, ist dies. Morgen ist das Ende von 13 Jahren. Das ist schlecht. Er wird kommen. Das heißt, der Vater wird kommen. Er wird versuchen, mich zu töten. Danke, ich will das nicht. Nein, nein, Peter lebt jetzt. Ja, und das ist doch was, oder? Da können Sie Ihren letzten Dollar draufsetzen. Ich bin jetzt... überwiegend dichte. Jeden Tag sitze ich in meinem Zimmer und schreibe ein Gedicht. Ich denke mir die Wörter alle selber aus, so wie damals, als ich im Dunkeln lebte. Ich bin der Einzige, der weiß, was die Wörter bedeuten. Man kann sie nicht übersetzen. Diese Gedichte werden mich berühmt machen. Später werde ich vielleicht was anderes machen. Irgendwann werden mir die Wörter ausgehen. Dann werde ich Hochseiltänzer. Das würde mir gefallen. Auf dem Seil tanzen, bis ich sterbe. Ich bin der Letzte der Stillmans. Das war eine feine Familie, sagt man aus dem alten Boston, falls Sie schon mal davon gehört haben sollten. Ja, ich verstehe ja nichts von alledem. Meine Frau erzählt mir alle diese Dinge. Mein wahrer Name ist Peter Nobody. Danke. Was halten Sie davon? Wie auch immer. Vater sprach von Gott. Er wollte rauskriegen, ob Gott eine Sprache hätte. Fragen Sie mich nicht, was das heißen soll. Der Vater dachte, ein Baby könnte diese Sprache sprechen, wenn es keine Menschen zu sehen kriegen würde, die Sprache Gottes. Aber war denn ein Baby zur Hand? Ah, nun dämmert es Ihnen. Es musste nicht gekauft werden. Peter war ja da. Natürlich kannte er schon ein paar Menschenworte. Da konnte man nichts gegen machen. Der Vater dachte, vielleicht würde Peter sie vergessen, nach einer gewissen Zeit. Deshalb das viele Klatsch, Klatsch, Klatsch. Jedes Mal, wenn Peter ein Menschenwort sagte, gab sein Vater ihm einen Klaps. Zuletzt lernte Peter nichts mehr zu sagen. Ja, ja, ja, danke. Alles ist jetzt gut geworden. Ich kann tun, was ich will. Ich habe sogar eine Frau. Ich habe sie bereits erwähnt. Vielleicht sind Sie ihr sogar schon begegnet. Ich muss gestehen, ich hatte das Vergnügen. Sie ist sehr schön, nicht wahr? Sie heißt Virginia. Das ist nicht der wahre Name. Wann immer ich Sie darum bitte, besorgt meine Frau mir ein Mädchen. Nutten. Ich stecke Ihnen meinen Wurm rein und Sie stöhnen. Sie kommen hier rauf und ich fick Sie. Fühlt sich gut an, das Ficken. Virginia gibt Ihnen Geld und alle sind verglücklich. Da können Sie Ihren letzten Dollar drauf verwetten. Arme Virginia. Sie fickt nicht gern. Jedenfalls nicht mit mir. Vielleicht fickt sie einen anderen. Man kann ja nie wissen. Mir auch egal. Wenn Sie nett sind zur Virginia, dann dürfen Sie sie vielleicht ficken. Würde mich glücklich machen, ihretwegen. Danke, also. Was es alles gibt? Ich bin ja nicht ganz da in meinem Kopf. Ich sage dies aus meinem eigenen freien Willen. Manchmal schreie ich nur. Ich schreie und schreie, ohne große Gründe, einfach nur so. Und dann sage ich wieder tagelang gar nichts. Das ist, wenn ich Mr. Traurig werde. Es gäbe noch viele Worte zu sprechen. Aber ich glaube nicht, dass ich sie sprechen werde. Nein, heute nicht. Mein Mund ist jetzt müde. Zeit zu gehen, möchte ich mal sagen. Natürlich verstehe ich nichts von der Zeit. Macht nichts, danke. Ich weiß, Sie werden mir das Leben retten, Mr. Oster. Ich verlasse mich ganz auf Sie. Die Rede war vorbei. Ich hätte nicht sagen können, wie viel Zeit vergangen wäre. Mir fiel nur auf, als die Wörter ausblieben, dass wir im Dunkeln saßen. Das atmende Schweigen wurde gebrochen durch das Geräusch seidener Strümpfe, die aneinander reiben. Virginia Stillman schaltete eine Stehlampe ein und beugte sich zu Peter hinunter. Es ist jetzt Zeit, Peter. Mrs. Saavedra wartet auf dich. Ich bin voller Hoffnung. Sag Mr. Oster auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Peter. Ich hätte Ihnen das alles ersparen können. Aber ich dachte, es ist besser, wenn Sie es mit eigenen Ohren hören. Ich verstehe. Ich glaube nicht, dass Sie das verstehen. Wahrscheinlich kann niemand es verstehen. Wie auch immer. Sie haben mir einen Job angeboten. Je schneller ich damit vorankomme, desto besser. Sie haben recht. Sie haben natürlich absolut recht. Ich habe nebenan gesessen und mitgehört, was Peter Ihnen erzählt hat. Denken Sie bitte nicht, dass Peter immer die Wahrheit sagt. Womit ich nicht sagen will, dass er lügt. Ihr Sexualverhalten geht mich nichts an, Mrs. Stillman. In meinem Job bin ich gewohnt, Geheimnisse zu hören. Ich bin ein schweigsamer Mensch. Mir geht es nur darum, Sie wissen zu lassen, dass Peter nicht die Wahrheit gesagt hat. Wie auch immer. Ich nehme an, Peter hat die Wahrheit gesagt über seinen Vater, oder? Ja. Bitte, bitte erzählen Sie mir alles über ihn, was ich wissen muss. Peters Vater ist ein Boston-Stillman und er hat in Harvard Philosophie und Theologie studiert. Er schrieb seine Doktorarbeit über die theologischen Interpretationen der neuen Welt im 16. und 17. Jahrhundert. Bald darauf hat er Peters Mutter geheiratet. Als Peter ein paar Jahre später geboren wurde, bezog die Familie ein großes Apartment am Riverside Drive. Stillmans akademische Karriere ließ nichts zu wünschen übrig. Er machte aus seiner Dissertation einen Bestseller und wurde mit 34 Jahren Professor. Dann starb Peters Mutter. Ihr Tod liegt im Dunkeln. Stillman behauptete, sie wäre im Schlaf gestorben, aber die Beweislage ging wohl mehr in Richtung Selbstmord. Eine Überdosis Tabletten. Es gab sogar Gerüchte, der Mann habe seine Frau umgebracht. Peter war damals 2 Jahre alt. 6 Monate lang wurde er von einem Kindermädchen betreut. Dann entdeckte der Vater sein Herz für das Kind, gab seinen Lehrstuhl auf und lebte nur noch für Peter. Ich glaube, er hatte angefangen, an einige der ausgefallenen religiösen Ideen zu glauben, über die er in seinem Bestseller geschrieben hatte. Er sperrte Peter in ein verdunkeltes Zimmer und hielt ihn dort 9 Jahre gefangen. Versuchen Sie mal, sich das vorzustellen, Mr. Oster. Nicht zu fassen. 9 Jahre. Eine ganze Kindheit in der Dunkelheit. Abgeschnitten von aller Welt. Kein menschlicher Kontakt. Nur hin und wieder Schläge. Kaspar Hauser in Manhattan. Sie sagen es. Ich lebe mit dem Ergebnis dieses Experiments. Was Sie heute gesehen haben, das war Peter in seiner besten Verfassung. Fragen Sie mich bitte nicht, wie der Alltag aussieht. Es hat 13 Jahre gedauert, ihn so weit zu bringen. Ich werde es nicht zulassen, dass ihm noch einmal jemand wehtut. Wie wurde Peter dann schließlich entdeckt? Es gab ein Feuer. Stillman hat wohl versucht, die Aufzeichnungen zu seinem Experiment zu vernichten. Glücklicherweise ist Peter nichts passiert. Die Feuerwehrleute haben ihn gerettet. Und sein Vater? Wurde vor Gericht gestellt. Für geisteskrank erklärt und in eine Anstalt gebracht. Peter kam ins Krankenhaus. Und dort haben Sie ihn kennengelernt? Ja. Ich war seine Sprecherzieherin. Ich habe 5 Jahre lang jeden Tag mit ihm gearbeitet. Bis vor 2 Jahren. Aus der Arbeitsbeziehung wurde ein eheähnliches Verhältnis. Wir haben geheiratet. Das war die einzige Möglichkeit, Peter aus dem Krankenhaus herauszuholen und ihm ein halbwegs normales Leben zu ermöglichen. Hätte man sie nicht zu seinem gesetzlichen Vormund ernennen können? Es wäre sehr kompliziert geworden. Stimmt es, dass Stillman freikommt? Morgen. Er kommt abends mit dem Zug in der Grand Central Station an. Und was kann ich für Sie tun? Ich möchte Sie bitten, ihn nicht aus den Augen zu lassen. Sorgen Sie bitte dafür, dass er Peter nicht zu nahe kommt. Ich kann den alten Herrn nicht davon abhalten, dieses Haus zu betreten. Ich kann es mir nur zur Aufgabe machen, ihn dabei zu begleiten. Mit welchem Zug kommt er denn? Mit dem 641 aus Poughkeepsie. Ich nehme an, Sie haben ein Foto von ihm. Natürlich. Mein Honorar beträgt $100 pro Tag plus Spesen. Ein Vorschuss hätte die Funktion einer Auftragsbestätigung. Ich schreibe Ihnen einen Scheck über $500. Und ich hole Ihnen das Bild. Ich habe Sie geküsst, um Ihnen zu beweisen, dass Peter nicht die Wahrheit gesagt hat. Es ist mir sehr wichtig, dass Sie mir glauben. Ich hatte schon von Fällen wie Peter Stillman gehört, damals in meinem anderen Leben, kurz nach der Geburt meines Sohnes. Damals, in seinem anderen Leben, kurz nach der Geburt seines Sohnes, da hatte er ein Buch über den Wolfsjungen von Aveyron rezensiert und vor dieser Arbeit ein wenig recherchiert. Soweit er sich erinnern konnte, wurde das allererste Stillman-Experiment bei Herodot erwähnt. Der ägyptische Pharao Psammetich isolierte im 7. Jahrhundert vor Christi Geburt zwei kleine Kinder, die beide trotzdem sprechen lernten. Zuallererst das phrygische Wort für Brot. Im Mittelalter wurde das Experiment von Friedrich II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, wiederholt. Auch er wollte die natürliche, die wahre Sprache des Menschen herausfinden. Vergeblich. Die Kinder starben, ohne ein einziges Wort zu sprechen. James IV., König von Schottland, isolierte schottische Kinder und behauptete, sie hätten ganz von allein sehr gutes Hebräisch gesprochen. Peter von Hannover, ein wilder Knabe von 14 Jahren, wurde nackt und stumm in einem Wald nahe der Stadt Hameln gefunden. Man brachte ihn an den englischen Hof, wo er Swift und Defoe begegnete. Peter lernte nie sprechen, wurde 70 Jahre alt und zeigte nie auch nur das geringste Interesse für Sex, für Geld oder andere irdische Dinge. Kaspar Hauser erschien eines Nachmittags im Jahre des Herrn 1828 in Nürnberg, eigenartig gekleidet und kaum in der Lage, einen verständlichen Laut von sich zu geben. Er konnte seinen Namen schreiben, das war alles. In der Obhut eines Nürnberger Schullehrers verbrachte er seine Tage auf dem Boden sitzend, mit Holzpferden spielend. Immerhin, er entwickelte sich, er wurde ein vorzüglicher Reiter, verliebte sich in die Farben Rot und Weiß, wurde extrem reinlich und zeigte ein fantastisches Gedächtnis für Namen und Gesichter. Wie Peter von Hannover zeigte er nie Interesse für Sex und Geld. Kaspar konnte sich daran erinnern, viele Jahre auf dem Fußboden eines dunklen Raumes verbracht zu haben, mit Nahrung versorgt von einem Mann, der nie zu ihm sprach und sich nie zeigte. Wenig später wurde Kaspar Hauser in einem öffentlichen Park von einem Mann mit einem Dolch ermordet. Der Gedanke an Kinder, die leiden mussten, denen Schmerz zugefügt wurde, dieser Gedanke war für Quinn seit dem Tod seines Sohnes unerträglich. Wenn der alte Stillman der Mann mit dem Dolch war, dann wollte Quinn zur Stelle sein, um ihm in den Arm zu fallen. Quinn wusste, dass er seinen eigenen Sohn nicht wieder lebendig machen konnte. Da wollte er wenigstens den Tod eines anderen Sohnes verhindern. An der Ecke 72. Straße Madison Avenue winkte Quinn sich ein Taxi. Als er mit dem alten Yellow Cab durch den Park zur Westside ratterte, sah Quinn aus dem Fenster und fragte sich, ob dies die gleichen Bäume wären, die Peter Stillman sah, wenn er in die Luft und in das Licht hinausging. Sah und hörte Peter das Gleiche wie er, Quinn? Oder war die Welt eine ganz andere für Peter Stillman? Please remember to take all of your belongings when leaving this taxi and please get a receipt from the driver. Als das Taxi ihn vor seinem Haus abgesetzt hatte, spürte Quinn plötzlich Hunger. Er ging die 107. Straße zurück, bog am Broadway links ab und lief uptown, auf der Suche nach einem brauchbaren Ort zum Essen. Als er die 112. Straße überquerte, sah er, dass das Heights Luncheonette noch geöffnet hatte. Quinn setzte sich an den Counter, bestellte einen Hamburger und einen Kaffee. Spiel gesehen heute Abend? Nee, hab's verpasst. Machst denn was? Na, die ersten beiden Schläge macht Kingpin so los. Bang, bang, rauf bis zum Mond. Jones, der pitcht ausnahmsweise mal gut. Sieht gar nicht mehr schlecht aus. Im letzten Teil des neunten Spielabschnitts, da steht es 2-1. Ja, Pittsburgh hat einen auf der zweiten, dritten Base, einen ausgemacht. Und die Mets bringen Allen vom Bullpen. Ja, der schenkt dem Batter einen Walk und alle Bases sind besetzt. Ja, die Mets ziehen alle Ecken zusammen und können vielleicht ein Doubleplay lernen, wenn der Ball in die Mitte käme. Ja, wenn. Ja, aber dann ist Peña dran, fabriziert eine Gurke. Und das Scheißding geht Kiemann durch die Beine. Zweimal einen Punkt, oder ist es dann? Gute Nacht, New York. Dave Kingman ist ein Arschloch. Ja, der Foster ist im Kommen. Foster? Oh, Foster ist ausgebrannt. Ein Mann, der seine Zukunft hinter sich hat. Sie sollten ihn per Eilboot nach Cincinnati zurückschicken. Wir beide, wir könnten morgen zum Shea Stadium rüberfahren und uns als Topstars ankommen lassen. Vielleicht mache ich Sie zum Manager. Ja, Sie könnten den Arschlöchern wirklich zeigen, wo es lang geht. Darauf können Sie Ihren letzten Dollar setzen. Als er mit dem Essen fertig war, ging Quinn zu den Regalen mit den Schreibwaren rüber. Es waren neue Notizbücher eingetroffen. Quinn konnte nicht sagen, wieso, aber plötzlich fühlte er ein unwiderstehliches Verlangen nach einem roten Notizbuch. Er zog es heraus, blätterte sich durch die Seiten, steckte es unter seinen Arm und ging damit zur Kasse. Zu Hause angekommen, legte Quinn das rote Notizbuch in die Mitte seines Schreibtisches. Daneben den Scheck von Virginia und das Foto des alten Stillman. Er ließ die Jalousien runter, zog sich aus und setzte sich nackt an den Schreibtisch. Ich öffnete das Notizbuch. Ich schrieb meine Initialen hinein. D. Q. Daniel Quinn. Einige Augenblicke lang überließ ich mich dem Sog der leeren Seiten. Dann fing ich an zu schreiben. Stillmans Gesicht oder sein Gesicht vor 20 Jahren. Keine Ahnung, ob er sich ähneln wird morgen auf dem Bahnhof. Little Peter, die Dunkelheit. Man hat mich nicht angeheuert, um zu verstehen, man hat mich beauftragt, zu handeln. Das ist neu. Ich darf es nicht vergessen. Auf keinen Fall. Was Virginia angeht, da bin ich in der Klemme. Keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht ist sie hinterm Geld her, aber wieso? Wieso hätte sie mich dann engagieren sollen? Worauf es vor allem ankommt, mich erinnern, wer ich bin. Mich erinnern, wer ich sein soll. Ich glaube nicht, dass es sich um ein Spiel handelt. Andererseits ist nichts klar. Zum Beispiel, wer bist du? Und wenn du es zu wissen glaubst, warum lügst du weiter? Ich habe keine Antwort. Ich kann nur eins sagen. Hören Sie mir zu. Mein Name ist Paul Auster. Das ist nicht mein richtiger Name. Den nächsten Vormittag verbrachte ich mit Stillmans Buch in der Bibliothek der Columbia University. Der Garten und der Turm. Frühe Vision der neuen Welt bestand aus zwei Teilen. Der Mythos vom Paradies und der Mythos von Babel. Kaum hatte ich das Buch aufgeschlagen, fing es an, mich zu verschlingen. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Vielleicht ahnte ich, dass dieses Buch mir Stillmans Rätsel entschlüsseln würde. Stillmans stützte sich auf Milton und dessen Darstellung in Paradise Lost und kam so zu der Behauptung, alles menschliche Leben, wie wir es kennen, hat erst nach dem Sündenfall begonnen. Denn wenn im Garten Eden das Böse fehlte, musste auch das Gute fehlen. Aus der Schale eines Apfels, der gekostet wurde, sprangen Gut und Böse in die Welt wie untrennbare Zwillinge. Adam hatte die Aufgabe, die Sprache zu erfinden. Schatten, Schatten, Schatten, Echo, Echo. Echo, Echo, Echo, Echo. Im Stand der Unschuld enthüllten seine Worte das Wesen der Dinge. Ding und Wort waren austauschbar. Nach dem Sündenfall galt das nicht mehr. Schatten, Schatten, Schatten. Echo, Echo, Echo. Die Namen lösen sich von den Dingen. Die Sprache trennt sich von Gott. Die Sprache weiß nicht mehr, wo Gott wohnt. Der Mensch fällt, das Wort fällt. Der Turmbau von Babel wiederholt die Geschichte vom Sündenfall. »340 Jahre nach der Sintflut wird der Turm von einer vereinten Menschheit gebaut, die nur eine einzige Sprache spricht, damit wir nicht zerstreut werden in alle Länder.« »Dieser Wunsch aber widerspricht Gottes Gebot an die Menschen, fruchtbar zu sein und die ganze Erde zu bevölkern.« »Zur Strafe lässt Gott ein Drittel des Turms im Boden versinken, ein weiteres Drittel wird durch Feuer zerstört.« Der Rest des Turms ist immer noch so groß, dass ein Mensch 3 Tage lang in seinem Schatten gehen kann. Wer die Ruine des Turms betrachtet, vergisst alles, was er weiß. Ich fing an, mich zu fragen, was das alles mit der neuen Welt zu tun haben sollte. Da kam Stillman auf einen gewissen Henry Dark zu sprechen. Geboren 1649 in London. Dieser Mann sollte angeblich Privatsekretär des Blindendichters John Milton gewesen sein. Ich las das mit einer gewissen Skepsis. Ich hatte immer gedacht, Milton hätte einer seiner Töchter diktiert. So hatte ich es jedenfalls im Studium gelernt. Nach Miltons Tod kommt Dark 1675 nach Amerika. 1690 veröffentlicht er das Neue Babel. Eine prophetische Schilderung des neuen Kontinents. Wir können den Sündenfall ungeschehen machen, wenn wir den Fall der Sprache ungeschehen machen. Nur die ursprüngliche Sprache der Unschuld führt uns in den Stand der Unschuld zurück. Wir müssen wieder gen Abend ziehen, in das ebene Land Sinear zu wohnen, da selbst. Drum frage ich euch, was aber liegt nun westlicher in aller Christenheit als Amerika? Amerika, das neue gelobte Land. Da Babel 340 Jahre nach der Flut erbaut wurde, muss das neue Gebot 340 Jahre nach der Ankunft der Mayflower erfüllt werden. 1960 wird wieder aufgebaut, was gefallen ist. Was zerbrochen ist, wird wieder zu einem Ganzen. In dem neuen Turm gibt es für jeden Menschen ein Zimmer. Wer dort eintritt, wird alles vergessen, was er je gewusst hat. Nach 40 Tagen und Nächten wird er hinaustreten, Gottes Sprache sprechen und das ewige Paradies bewohnen. 1960. Ich zergrübelte mir den Kopf über das Jahr 1960. Dann fiel es mir ein. 1960 war das Jahr, in dem Stillman seinen Sohn Peter eingesperrt hatte. Quinn traf lange vor der Zeit in der Grand Central Station ein. Er wollte sich vor der Ankunft des Zuges um 18.41 Uhr in Ruhe mit dem Ort vertraut machen. Ich empfand das als sehr angenehm, nicht ich selbst zu sein, sondern Paul Auster. Obwohl ich noch immer den gleichen Körper bewohnte, die gleiche Seele, das gleiche Gedankengebäude, hatte ich trotzdem das Gefühl, als wäre ich irgendwie aus mir herausgehoben. Als müsste ich nicht mehr länger mit der Last meines eigenen Bewusstseins herumlaufen. Ich fühlte mich leichter. Und wusste gleichzeitig, dass es nur eine Illusion war. Jemand berührte ihn ganz leicht am Arm. Quinn fuhr herum und sah sich einem kleinen Mann gegenüber, der ihm einen Kugelschreiber entgegenstreckte. An dem Stift war eine Papierfahne befestigt, auf der zu lesen war: Eine kleine Aufmerksamkeit von einem Taubstummen. Sie bestimmen selbst, was Sie dafür zahlen. Herzlichen Dank. Quinn gab dem Mann einen Dollar. Er nickte kurz und zog weiter. Ich ging in den Wartesaal. Kein besonders angenehmer Aufenthaltsort. Ich setzte mich und beobachtete das Geschehen. Als mir langweilig wurde, schielte ich nach rechts, um zu sehen, ob es dort irgendetwas Lesbares gäbe. Die junge Frau neben mir war etwa 20 Jahre alt und las ein Taschenbuch. Als ich es schaffte, den Titel zu entziffern, war ich überrascht. Ich hatte dieses Buch selbst geschrieben. Suicide Squeeze von William Wilson. Ich hatte mir diese Situation oft vorgestellt. Das plötzliche, ganz unerwartete Vergnügen, einem meiner Leser zu begegnen. Ich hatte mir sogar das Gespräch ausgemalt, das dann stattfinden würde. Ich höflich, befangen, der Fremde sehr lobend, ein sehr geneigter Leser. Nach einigem Zögern erst willige ich dann ein, meinen Namen in das Buch zu schreiben, auf das Vorsatzblatt. Jetzt, da diese Szene tatsächlich stattfand, empfand ich sie als eher enttäuschend. Ich konnte die Frau nicht leiden, die da neben mir saß und sich gleichgültig durch die Seiten blätterte, die mir am Schreibtisch so schwer gefallen waren. Am liebsten hätte ich ihr das Buch aus der Hand gerissen und wäre damit weggerannt. Irgendwas nicht in Ordnung? Mich würde nur interessieren, ob Ihnen das Buch gefällt. Halbe, halbe. Finden Sie es aufregend? So lala. Die Stelle, wo der Detektiv sich verläuft, die ist spannend. Finden Sie den Detektiv clever? Clever ist er schon. Wenn er bloß nicht so viel reden würde. Sie hätten lieber mehr Action. Ja, wahrscheinlich. Wenn es Ihnen nicht gefällt, weshalb lesen Sie dann weiter? Keine Ahnung. Irgendwie muss man ja die Zeit totkriegen. Ist halt nichts Besonderes, bloß ein Buch. Um 18.30 Uhr begab Quinn sich auf den Bahnsteig 24. Der Zug lief an. Ich war aufgeregt. So oft ich mir auch vorbetete, ganz ruhig, gelassen und entspannt zu sein. Als Quinn Stillman endlich sah, war die Hälfte der Reisenden schon an ihm vorbei. Stillman war unverkennbar Stillman. Die Ähnlichkeit mit dem Foto war frappierend. Sein Haar war weiß, er war groß und schlank. Mit Sicherheit jenseits der 60. Er ging ein wenig gebückt. Stillman nahm keine Notiz von seiner Umgebung. Er hatte nur ein einziges Gepäckstück, einen Koffer, der zu seinen besseren Zeiten sehr schön gewesen sein musste und um den jetzt ein Riemen gebunden war. Was dann kam, entzog sich jede Erklärung. Direkt hinter Stillman tauchte ein zweiter Stillman auf, der stehen blieb und sich eine Zigarette ansteckte. Er war dem ersten Stillman wie aus dem Gesicht geschnitten. Einen Augenblick lang dachte Quinn, das Ganze sei eine Illusion, eine Art elektromagnetischer Kopiereffekt. Dann zeigte es sich jedoch, dass jeder der beiden Stillmans seinen ganz eigenen Bewegungsablauf hatte. Einer rauchte, der andere nicht. Den zweiten Stillman umgab eine Aura der Wohlhabenheit. Er trug einen teuren blauen Anzug. Seine Schuhe waren geputzt. Sein weißes Haar war gekämmt. Seine Augen hatten den durchdringenden Blick des Mannes von Welt. Auch Stillman 2 trug nur ein einziges Gepäckstück. Einen eleganten schwarzen Koffer von der gleichen Größe, mit der Stillman 1 unterwegs war. Quinn erstarrte. Was immer er jetzt machte, es würde ein Fehler sein. Ich konnte nichts anderes tun, als mich dem Zufall zu überantworten. In diesem Augenblick setzten die beiden Stillmans sich wieder in Bewegung. Ich hätte mich am liebsten in der Mitte durchgeschnitten, um beiden folgen zu können. Stillman 1 ging nach rechts, Stillman 2 nach links. Ohne einen Grund dafür angeben zu können, folgte Quinn dem zweiten Stillman. Nach 10 Schritten blieb er stehen. Er drehte sich nach dem anderen Stillman um. Dieser heruntergekommene Mann, der da schlurfend seines Weges ging, nur er konnte der wahre Stillman sein, der verrückte Stillman. Ich atmete tief durch und folgte ihm zur U-Bahn. Sie fuhren mit dem Times Square Shuttle Richtung Westside. 42. Straße stiegen sie um und nahmen den Broadway Express zur 96. Ohne lange zu zögern, ohne sich groß zu orientieren, lief Stillman den Broadway hoch. Eine Weile spielte Quinn mit der irrationalen Vorstellung, dass Stillman zu seinem Quinns Haus in der 107. Straße unterwegs wäre. Dann blieb Stillman an der Ecke der 99. Straße stehen, wartete auf das Grünwerden der Ampel und begab sich auf die Westseite des Broadway. Er steuerte auf das Hotel Harmony zu, einen halben Block weiter. Quinn war schon oft daran vorbeigegangen. Die heruntergekommene Klientel des Hauses war ihm vertraut. Er war überrascht, als er sah, wie Stillman die Hoteltür öffnete und die Eingangshalle betrat. Als Stillman seinen Namen ins Gästebuch schrieb, wurde mir klar, dass der alte Herr hierher gekommen war, um zu bleiben. Paul Auster am Apparat. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass der Mann angekommen ist. Er hat sich gerade im Hotel Harmony am Broadway ins Gästebuch eingetragen. Ich werde ihn nicht aus den Augen lassen. Stadt aus Glas von Paul Auster. Übersetzung aus dem Amerikanischen und Hörspielbearbeitung Alfred Behrens. Teil 1. Es sprachen Erzähler Gerd Wammerling, Daniel Quinn, Rüdiger Vogler, Paul Auster, Christian Brückner, William Wilson, Peter Kämpfe, Virginia Stillman, Nina Hoger, Peter Stillman Jr., Rufus Beck, Counterman, Wolfgang Rüther, Leserin Miriam Gurland. Technische Realisation Theresia Singer und Jeanette Wirz-Fabian. Originalton Manfred Herold. Musik Birgit Gasser. Regieassistenz Götz Schmedes. Regie Alfred Behrens. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem Bayerischen Rundfunk 1997. Am kommenden Sonnabend senden wir hier auf dieser Welle den zweiten und letzten Teil des Kriminalhörspiels. Beide Teile stehen schon jetzt für Sie in der ARD-Audiothek zum Nachhören und Download bereit. Hören Sie jetzt einen Ausschnitt. Es half ihm, dass der alte Stillman gerade in diesem Augenblick aus dem Hotel Harmony herauskam. In einem langen braunen Mantel, eine altmodische Reisetasche über der Schulter. Der alte Mann wanderte durch die Straßen des Viertels. Langsam. Ganz langsam. Quinn folgte ihm. Sein Tempo war mein größtes Problem. Ich musste immerzu aufpassen, ihn nicht zu überholen. Wozu Stillman diese Spaziergänge unternahm, blieb mir ein Rätsel. Stillman hielt sich an ein eng umgrenztes Gebiet zwischen der 110. Straße im Norden, der 72. Straße im Süden, dem Riverside Park im Westen und der Amsterdam Avenue im Osten. Er benahm sich wie ein Archäologe, der auf einem prähistorischen Ruinenfeld Scherben untersucht. Er bückte sich, hob ein Objekt vom Boden auf, betrachtete es von allen Seiten, examinierte es mit großer Gründlichkeit. Das meiste warf er wieder weg. Hin und wieder steckte er aber auch einen Gegenstand in seine Reisetasche. Dann holte er ein rotes Notizbuch heraus, das meinem ähnelte, und schrieb ein oder zwei Minuten mit großer Konzentration. Soweit Quinn das beurteilen konnte, waren die Objekte, die Stillman sammelte, absolut wertlos. Zerbrochene, weggeworfene Dinge, Abfall, Müll. Das Gestell eines Regenschirms, ohne Bespannung. Der abgetrennte Kopf einer Gummipuppe. Ein schwarzer Handschuh, der Sockel einer zerbrochenen Glühbirne, alte Zeitungen, ein zerrissenes Foto, Maschinenteile und anderes Treibgut. Fast jeden Tag verbrachte Stillman mehrere Stunden im Riverside Park. Hier ruhte er sich auch aus. Nach dem Lunch konnte er stundenlang auf einer Bank sitzen und auf den Hudson schauen. Wenn es dunkel wurde, nahm der alte Mann im Apollo Coffee Shop, Broadway, Ecke 97. Straße, sein Abendessen ein und begab sich zurück in sein Hotel. Nicht ein einziges Mal versuchte er, mit seinem Sohn Kontakt aufzunehmen. Virginia Stillman, die ich jeden Abend anrief, bestätigte mir das. So ging das Tag ein, Tag aus. Mein größtes Problem dabei bestand darin, meine Gedanken zu beschäftigen, während ich Stillman beschattete. Ich fing damit an, mir zu sagen, dass ich nicht mehr länger Daniel Quinn sei. Ich war jetzt Paul Auster. Mit jedem Schritt versuchte ich, mich tiefer in diese Transformation hineinzubewegen. Ein oder zwei Tage lang war diese Taktik relativ erfolgreich. Dann begann ich von neuem unter der Monotonie zu leiden.